Danny X und sein Flusspferd. Ryder und die Fellfreunde freuten sich auf den Zirkus, der endlich wieder in die Abenteuerbucht kommen sollte. Meine Damen und Herren, hier kommt die besondere Hundezirkuspyramide. Hey, vielleicht dürfen wir im Zirkus unseren Pyramidentrick aufführen. Au, au, au! Allerdings ging der gerade gründlich schief. Oder vielleicht brauchen sie einen zusätzlichen Clown. Mich! Am liebsten hätten die Hunde alle mitgemacht. Ich kann's kaum erwarten, dass der Direktor mit seinen Flusspferden hier auftritt. So cool! Seine Flusspferde sind so süß! Seht mal her, ich bin ein Flusspferd! Eigentlich, Rubble, glaube ich, dass Flusspferde eher so klingen. Oh ja, das stimmt. Danke, Chase. Und diese Flusspferde können lustige Tricks. Ungefähr so. Rubble kugelte auf die anderen zu und dann mit ihnen auf dem Boden herum, als Danny X auf seinem Skateboard angesaust kam und noch zwei weitere unter dem Arm trug. Hey, Ryder, du und deine Freunde, ihr habt richtig viel Spaß. Ja, sie bringen mich immer wieder zum Lachen. Cool. Vielleicht habe ich irgendwann auch mal ein Tier als Freund. Das wäre wirklich toll. Aber im Moment muss ich Skateboards testen für mein krassestes Kunststück. Klingt gefährlich, Danny. Was ist das für ein Kunststück? Ich weiß es noch nicht. Und ich heiße Draufgänger Danny X. Aber ich brauche ein extra Skateboard. Kann ich mir deins ausleihen, Ryder? Na klar, ich geb's dir, Draufgänger Danny X. Bis dann, viel Glück. Jetzt hatte Danny X 4 Skateboards. Wir sehen uns. Nun näherte sich der Zirkus der Abenteuerbucht. Allen voran der Zirkusdirektor und seine 3 Flusspferde. Ein großes und 2 kleine. Ich hoffe, ihr Flusspferde freut euch, denn wir sind schon fast in der Abenteuerbucht. Doch ein Stein stoppte die Fahrt. Oh, Moment, ihr Lieben. Schnell stieg der Zirkusdirektor aus, lief zu dem Anhänger, auf dem die Flusspferde standen, und untersuchte den Schaden. Anscheinend habe ich einen Platten. Ich muss den Reifen wechseln. Also, ihr seid zu schwer und deswegen müsst ihr aussteigen. Bitte. Er öffnete die Rampe des Anhängers und die 3 Flusspferde trotteten hinunter. Der Zirkusdirektor wollte sich gerade an die Arbeit machen, als Rocky in seinem Recycling-LKW angebraust kam. Hallo Zirkusdirektor. Hallo Rocky, was machst du denn hier? Ich bin gerade auf dem Rückweg vom Recyclinghof. Wie ich sehe, haben Sie eine Panne. Ich glaube, Sie brauchen Hilfe. Da hast du völlig recht. Hast du vielleicht einen Wagenheber, den du mir borgen könntest? Das wäre toll. Nein, aber ich kann Ihren Wagen mit meinem Gabelstapler anheben. Bravissimo! Und ich kann Ihnen beim Reifenwechsel helfen. Schraubendreher! Rocky legte sofort los und der Zirkusdirektor holte einen roten Ball aus dem Wagen und warf ihn seinen Tieren zu. Oh, während wir warten, könnt ihr den neuen Trick üben, den ich euch beigebracht habe. Flusspferd-Volleyball. Das spielten die Tiere wirklich sehr gern. Gut gemacht. Warte, ich helfe dir dabei. Der Zirkusdirektor wandte sich wieder Rocky zu, während die Flusspferde den Ball hoch in die Luft warfen. So hoch, dass er in einen alten Entwässerungskanal rollte, in dem allerdings kein Wasser mehr war. Sofort lief eines der Flusspferde hinterher, während Rocky seinen Schraubendreher schon wieder einpackte. Hervorragende Arbeit, Rocky! Zurück auf den Anhänger mit euch! Unsere Vorstellung geht schon bald los! Ich beeil mich lieber auch. Ich möchte mit meinen Freunden ihre Vorstellung sehen. Bis dann! Auch der Zirkusdirektor hatte es eilig. Los, Flusspferde, beeilt euch! So eilig, dass ihm nicht auffiel, dass eines der Tiere fehlte. Ich hab dich gehört, Mama Daisy. Ich bringe uns alle so schnell wie möglich zum Zirkuszelt. Ihr werdet sehen. Dass die Flusspferdmama etwas ganz anderes meinte, begriff er nicht. Auch Draufgänger Danny X fuhr nun durch den Entwässerungskanal. An den halbhohen Seiten konnte er nämlich sehr gut seine Skateboard-Tricks üben. Okay, was für ein Kunststück soll ich machen? Es muss etwas Besonderes sein. Ein roter Ball fiel ihm vor die Füße. Mit einem Ball? Wie wäre es? Mit einem Flusspferd? Das ist doch mal was anderes. Danny traute seinen Augen kaum. Das kleine Flusspferd warf ihm den Ball zu. Hey, na los, Kumpel! Wow! Danny hatte noch nie mit einem Flusspferd Ball gespielt. Du bist wirklich gut! Einfach klasse! Das Tier konnte mit dem Ball nämlich auch Kunststücke machen. Zum Beispiel auf ihm balancieren. Wow, du bist nicht nur ein Flusspferd, du bist ein Flusspferd X. Oh. Begeistert kuschelte sich das Flusspferd an ihn. Hey, wie würde es dir gefallen, mein Freund zu sein? Das klang doch gut und Danny sprang auf den Rücken des Tieres. Echt super! Jetzt habe ich endlich auch ein Tier als Freund. Ich nenne dich Held. Ist doch cool. Ich frag mich, was du noch alles kannst. Mehr als Danny sich vorstellen konnte. Das Flusspferd hatte nämlich die 4 Skateboards entdeckt und stellte nun einen Fuß nach dem anderen auf je ein Board. Interessant. Okay. Dann rasten sie los. Wuhu! Flusspferd surfen! Ich meine, Flusspferd reiten! Nein, jetzt habe ich's! Flusspferd boarden! Das ist ein Kunststück, das noch nie jemand gemacht hat! Danny war wirklich begeistert. Genauso wie der Zirkusdirektor. Keine Sorge, Daisy, wir sind ja fast da. Jedenfalls, bis ihm auffiel, dass jemand auf seinem Anhänger fehlte. Daisy? Ein Babyflusspferd? Kein Babyflusspferd! Oh nein, wie konnte ich es nur verlieren? Ich ruf besser die Paw Patrol. Die spielte immer noch Zirkus. Mit einer Wippe und mehreren Hula-Hoop-Reifen. Herr Zirkusdirektor, wir wollten gerade los und Ihren Zirkus besuchen. Ich fürchte, die Vorstellung wird ausfallen, wenn ich mein Babyflusspferd nicht finde. Es ist verschwunden. Entschuldige, Mama, sie ist verschwunden. Sie muss bei meinem Reifenwechsel verschwunden sein. Keine Sorge, Herr Direktor, wir werden sie finden. Kein Flusspferd zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde stürmten sofort los. Nur Marshall nicht. Der flog von der Wippe und kam angeflogen. Vorsicht! Marshall! Oh, ich bin ein Hula-Hoop-Clown. Seht euch mal an, was ich kann. Übermütig wackelte Marshall mit seinem Bauch. Der gläserne Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Fellfreunde hinauf ins oberste Stockwerk. Als sie dort ankamen, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit, Ryder! Danke. Heute müssen wir eine Zirkusvorstellung retten. Der Zirkusdirektor musste seinen Reifen wechseln und da ist ein Babyflusspferd verschwunden. Wir müssen das Kleine finden. Also für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du musst mit deinem Hubschrauber versuchen, das verschwundene Flusspferd zu finden. Ich heb jetzt ab! Chase, du musst das Flusspferd mit deinem Megafon anlocken. Und zwar mit Flusspferdlauten. Du bist wirklich gut darin. Das ist ein Fall für Chase. Und Rocky, du musst uns zeigen, wo du und der Direktor den Reifen gewechselt habt. Das Babyflusspferd könnte in der Nähe sein. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf 4 Pfoten legen los. Sky flitzte zu der Rutsche in der Ecke des Raumes und rutschte sie hinunter bis ins Erdgeschoss. Dort sprang sie in ihren Hubschrauber. Schäferhund Chase war dicht hinter ihr und machte nun schnell sein Polizeiauto startbereit. Rocky kam als letzter und sprang hinter das Steuer seines LKW. Ryder erwartete sie bereits auf seinem roten Quad und gemeinsam rasten sie los. Danny X hatte natürlich keine Ahnung, dass sein neuer Freund, der mit ihm immer noch Skateboard fuhr, überall gesucht wurde. Wow! Ich kann es nicht erwarten, allen das Video von meinen neuen tollen Kunststücken zu zeigen. Ups! Der Ball war ihm aus den Händen gerutscht und sofort raste Held hinterher. Immer wilder wurde die Fahrt. Hey, nicht so schnell! Oh! Die Paw Patrol hatte in der Zwischenzeit ihr erstes Ziel erreicht. Die Reifenpanne des Direktors war genau hier. Dann ist das Kleine irgendwo in der Nähe. Chase, nimm dein Megafon, um das Flusspferd zu rufen. Megafon! Unter einem Baum raschelte es. Seht mal, ist das das Babyflusspferd? Nein, das war eine Babygans. Hä? Sky hatte in ihrem Hubschrauber mehr Glück. Ryder, bitte komm! Ich sehe die beiden, aber du wirst es nicht glauben. Die beiden? Ja, das Babyflusspferd und Draufgänger Danny. Uhu. Sie fahren mit Skateboards durch einen Entwässerungskanal auf Katys Salon zu. Danke, wir werden sie abfangen. Los, kommt! Doch dazu brauchte die Paw Patrol Hilfe. Rubble, du musst eine Barriere im Entwässerungskanal vor Katys Salon bauen. Türm Heuballen auf mit deinem Schaufelbagger. Rubble ist der Retter! Rubble machte sich sofort auf den Weg. Er musste sich beeilen, denn Danny und das Flusspferd wurden immer schneller. Das ist echt voll krass! Das wird klasse aussehen, ich muss nur überlegen, wie man... Vor ihnen tauchte ein Tunnel auf. Stoppt! Aber da flog bereits der erste Heuballen vor den Tunneleingang und dann der zweite und der dritte. Das sollte ein rollendes Flusspferd aufhalten. Gerade noch rechtzeitig. Denn nun prallte der rote Ball an den Heuballen ab, gegen die Wände des Entwässerungskanals und wurde dann emporgeschleudert. Sofort sauste das Flusspferd hinterher. Nein, Held, bitte, vergiss den Ball! Aber da war Held mit Danny auf seinem Rücken schon gesprungen. Wow. Und segelte durch die Luft. Mit den Skateboards. Das war ein Megatrick, das müssen wir wiederholen. Wow. Herr Pfeffer und Alex unten auf der Straße trauten ihren Augen nicht. Ich glaube, der Zirkus ist in der Stadt. Ungläubig sahen sie zu, wie die 4 Skateboards auf das Dach von Katis Salon fielen. Hey, ich brauche diese Skateboards. Und das Flusspferd mit Danny darauf zum Stehen kam. Geniale Landung und echt ganz schön knapp. Es wird alles gut, Held. Hauptsache, das Dach bricht nicht ein, solange wir hier sind. Hilfe! Die war bereits im Anmarsch. Zur großen Erleichterung von Kati, die aus ihrem Salon gerannt kam. Da war so ein eigenartiges Geräusch. Wahrscheinlich, weil da ein Flusspferd auf deinem Dach steht. Oh! Was? Hilfe! Keine Sorge, wir holen euch darunter. Ich kann sie ja mit dem Hubschrauber transportieren. Das geht nicht. Das Flusspferd ist einfach zu schwer. Rocky, könntest du eine Art Flusspferdrampe bauen? Und ob ich das kann? Dafür kann man ganz viele Dinge wiederverwenden. Rocky machte sich sofort an die Arbeit. Schon fertig. Dann schob Rubble die Rampe mit seinem Schaufelbagger genau an das Dach heran. Okay, Danny. Versuch, das Flusspferd dazu zu bringen, die Rampe runterzufahren. Na los, du musst diese Rampe runterrollen. Bitte, du schaffst das. Ich weiß, du kannst es. Genau in diesem Moment kam der Zirkusdirektor angefahren und war sehr erleichtert, als er den Ausreißer auf dem Dach entdeckte. Da ist dein Baby, Mama Daisy. Kaum hatte das Baby seine Mama gesehen, sauste es auch schon die Rampe hinunter. Danny sprang von seinem Rücken und das Babyflusspferd kuschelte sich erleichtert an seine Mutter. Wow, das war spektakulär. Danke für deine Hilfe, Ryder. Der Zirkusdirektor nickte Danny X zu. Was soll's? Wir waren für eine Weile ein super tolles Draufgänger-Duo. Ich sage, dieses Super-Duo verdient eine Zugabe. Diese Zugabe gab es am Abend in der Manege, wo Danny und das Babyflusspferd nämlich ihre Skateboard-Nummer vorführen durften. Zur großen Freude des Publikums. Toll gemacht, Freunde! Danke, dass ihr die Vorstellung gerettet habt, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Neue Kunststücke erfinden ist ganz leicht. Ein... reicht. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.